Wenn ich mal Hitlers Stabschef bin, dann halte ich mich an Negerknaben. Solange ich als SA Mann dien, hab Weib und Nachwuchs sich zu haben. Der Rhein ist Deutschlands Fluss, nicht Grenz. Drum setzet Kinder, setzet Taten. So, komm, Brünnhild, es ruft der Lenz. Und Adolf Hitler braucht Soldaten. Und die Polacken ihre Keil, heil. Mich reizt die schwarze Beke nicht, kein jüdischer Kultusvorsteher. Ich tu des Rassenbullenpflicht. Drum, Mädchen, rück doch etwas näher. Die Nachtigall schlägt heut im Busch. Wir wollen siegreich Frankreich schlagen. Sei lieb, Brünnhild, husch, husch, husch, husch. Dein Sohn wird einst sein Leben wagen für Deterding Shell Motor Oil. Heul! Zeig mir noch schnell den Rassenschein. Spürst du den Duft der Fliederblüten? Es ruft der Kuckuck aus dem Hain. Es ruft der Krupp nach Kriegsprofiten. Im Dritten Reich heiraten wir. Dann webst du Rosen mir ins Leben und schaltest still und wäschst Geschirr. Und kuschst du nicht, so werde ich dir wohl ein paar in die Fresse geben. Auf, Mädchen, wird mein Eheteil. Heil!